erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Du scheißt auf die, die sinnlos reden, denn du bleibst ein Mann der Tat. Arbeitest grad hart, den ganzen gottverdammten Tag. Du fühlst dich alt und schwach, du fühlst dich ausgelaugt. Und das Schwein von Chef lässt an dir die schlechte Laune raus. Was für ein Pausenclown, 10 Jahre Blut und Schweiß. Du guckst in den Spiegel, dieser Blick sagt genug, es reicht. Bei deiner Frau ist Funkstille, Trauer, geht sie fremd. Hast du echt noch Kraft, dem Hund aufzulauern? Die Kinder haben dich auch belogen, egal ob rauchen, Party, saufen, Drogen. So hast du dein Blut nicht aufgezogen. Jeder denkt an sich, doch wer denkt an dich? Früher College-Jacken, jetzt der Anzug, du erkennst dich nicht. Dieses Leben ist halt einfach kalt und schwer. Und jedes Jahr kommen jetzt ein paar Falten mehr. Sag wie gern, würdest du jetzt frei wie ein Adler fliegen? Kein Gedanken mehr verschwenden, irgendwann im Sack zu liegen. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Deine Eltern sind jetzt alt und krank, und das ist wie ein schlechter Film. Und du betest jetzt zu Gott, bitte halt ihn an. Es kommt dir vor wie gestern, du warst gerade 9. Dein erstes Tor, man ist stolz, wenn sich der Vater freut. Er war dein Trainer, gekickt vor dem Haus. Heute läuft der Mann gebeugt mit einem Krückstock ins Haus. Du bist traurig, dieser Mann, der täglich mit dir draußen war, sitzt ganz allein am Küchentisch und hat jetzt grauen Star. Er ist krank, krank, weil ihm die Niere fehlt. Der Stock begleitet ihn, wenn er heute spazieren geht. Ihr geht es schlechter als ihm, aber keinen interessiert's. Der Arzt gibt dir meist den letzten Termin. Wer kann die Zeit hier noch zurückdrehen? Wer gibt dir wieder diese Kraft? Sie ist schwach, guck mal, sie kann nur gebückt gehen. Und dir bleibt nur deine Erinnerung. Alles ist vergänglich, doch wir wären gern für immer jung, immer jung. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Wie gern würde ich jetzt sagen, Hoffnung stirbt zuletzt. Was hab ich getan, warum bestraft mich Gott mit diesem Pech? Wann wird mir bewusst, dass nichts hier für immer ist, dass alles irgendwann zerbricht und ich dann in den Trümmern sitz? Genieß den Augenblick, wenn du mit deinen Freunden bist, diesen Moment mit deiner Mutter, denn dann freut sie sich. Irgendwann wird sie gehen. Genieß den Augenblick, den du gerade mit ihr teilst. Alles andere braucht sie nicht. Und diese Scheißgewohnheit, jeder denkt an sich. Kinder stressen ihren Vater, bis er lediglich zerbricht, bis er einfach nicht mehr kann und auch nicht mehr reden will, weil er wieder jung sein möchte und auch leben will. Nichts ist für immer, wir wären gern für immer jung. Lass uns die Zeit, die bleibt, einfach nur verbringen. Und vergiss auch einen Tag den harten Job. Hol jetzt die Ray-Ban, die Blue Jeans, sing für sie, Karel Gott.